Wann oft im Sommer, am heißesten Tag, für Sekunden die Wolken die Sonne verbergen, fällt das Grasland zurück aus dem üppigen Schein. Die Gebüsche und Brennnesseln zittern am Rhein, und ein Frösteln kommt her von den finstern Bergen. Das Gehämmer der Spechte erstirbt im Gehölz, hinter Feldmauern weicht das Geläut einer Herde. Nun erscheinen, erkaltet, erst Distel und Dorn, an das wuchernde Fleisch eines Wachstums verloren, schon vom Stängel an stumpf und gesäuert von Erde. Auf die Stacheln der dumpfigen Kletten tritt Seim, den die Kringel der Sonne sonst zitternd verdecken. Das Gemäuer verfällt, der Holunder erblaßt, und die Baumwanzen fallen gleich Schuppen vom Ast, und das Klaubholz wird sichtbar, samt Netzen und Zecken. Und kein Herbstgrund liegt lebloser da, als das Land rings im stumpfen Gewand übersättigter Zellen. Nur die Dunstwolken schieben sich zögernd dahin, und die faulige Fläche des Wassers beziehen zwischen Ufergewächsen erschlaffte Libellen.